wären wir verloren. Ohne dich wär kein Sinn in dieser Welt. Ohne dich wär alles dunkel. Ohne dich wären wir auf uns gestellt. Doch du lebst und du rufst uns und du lässt uns nicht allein. Jesus, du zeigst deine Liebe und wir dürfen bei dir sein. Ohne dich würde sich nichts ändern, ohne dich kann Vergebung nicht geschehen. Ohne dich wäre keine Zukunft, ohne dich wer kann da vor Gott bestehen. Doch du lebst und du rufst uns und du lässt uns nicht allein. Jesus, du zeigst deine Liebe und wir dürfen bei dir sein. Weil du lebst, lösen sich die Fragen. Weil du lebst, bist du Herr in allem Leid. Dass du lebst, will ich weiter sagen, denn du rettest noch in dieser Zeit.